Fünftens. Wie wirken Sie eigentlich in Ihrer Gruppe zusammen? Ich meine, wie halten Sie untereinander Verbindung? Was läuft da an Gemeinschaftserlebnissen? Und aus welchen Gründen kommt es vielleicht auch mal zum Streit? Zu Zeiten der ANS fanden ja ständig Veranstaltungen statt. Am Wochenende die größeren und unter der Woche jeden zweiten, dritten Tag eine Kameradschaftsgründung irgendwo in Deutschland. Die wichtigsten Leute sahen sich ständig. Kommunikationsprobleme gab es nicht. Natürlich wurde viel telefoniert. Gönner und Freunde wurden per Post auf dem Laufenden gehalten. Die Neue Front informierte alle 4 Wochen über die neuesten Entwicklungen. Und auch durch die ständige Medienpräsenz entstand der Eindruck der Allgegenwart Kühnens und seiner Truppe. Die 11 Monate ANSNA waren eigentlich ein fortwährendes Gemeinschaftserlebnis. Bei der Nationalen Sammlung spielte sich zwar viel, aber längst nicht alles in Langen ab. Kühnen entwickelte auch in dieser Zeit eine rege Reisetätigkeit, um bundesweit für die Nationale Sammlung zu werben. Es gab Gautreffen und Kameradschaftsabende. Und auch die Nationale Sammlung bestand ja nur ein knappes Jahr, in dem praktisch auch jeden Tag etwas anderes auf dem Programm stand. Hinzu kam noch, dass mit dem sogenannten Höllenhaus in Frankfurt eine komplette Parteizentrale zur Verfügung stand, in der es ständig von Kameraden, auch Auswärtigen, wimmelte. Ich glaube nicht, dass es in der Geschichte des Rechtsextremismus außer ANSNA und Nationale Sammlung noch irgendeine Organisation gibt, die auch nur annähernd so viele Aktivitäten in so kurzer Zeit entfaltet hat wie die oben genannten. Heute. Alle Möglichkeiten der modernen Kommunikationsgesellschaft werden von uns gnadenlos ausgenutzt. Persönliche Kontakte laufen übers Weltnetz, übers Telefon, zum Teil noch immer über normalen Briefverkehr, was zum Beispiel den Kontakt zu den inhaftierten Kameraden betrifft. Gemeinschaftserlebnisse gibt es zuhauf, keine Woche ohne Demo oder andere Veranstaltungen. Örtliche Gruppen halten natürlich meist auch den traditionellen Kameradschaftsabend ab. Was interne Streitereien betrifft, so bleibt festzuhalten, wir altgedienten Haudegen geraten uns eigentlich nicht in die Haare. Örtliche Streitereien mag es geben, da bekommt man naturgemäß nicht alles mit. Aber nach 9 Jahren KDS können wir getrost davon ausgehen, dass es keine unsere Gemeinschaft bedrohenden Auseinandersetzungen geben wird. Das gilt auch und in besonderem Maße jetzt, da intern eine völlige Neuorientierung beschlossen wurde, in deren Folge der KDS ja wegen mangelnder Erfolgsaussichten auch aufgelöst wurde. Natürlich hören wir immer wieder von Streitereien in einzelnen Kameradschaften, die völlig autonom arbeiten. Dazu kann nur festgestellt werden, dass diese Streitereien in den seltensten Fällen weltanschaulicher Natur sind, sondern meist ganz banale Gründe haben: Beziehungsstreitereien, Machtkämpfe innerhalb der Gruppe oder Unzufriedenheit mit der Führung. Von solchen Banalitäten oder Petitessen sind wir meilenweit entfernt. Um solche Kinkerlitzchen kümmern wir uns gar nicht. Die Größe der politischen Aufgabe und die Wichtigkeit eines erfolgreichen Kampfes lassen alles andere verblassen.